Es gibt derzeit in der EU offensichtlich nur wenige Länder, in denen die Bürger mit ihrer jeweiligen Regierung zufrieden sind. Frankreich zählt dazu. Dort konnte die konservative Regierungspartei von Nicolas Sarkozy deutlich zulegen. Auch in Italien konnte Silvio Berlusconi seinen Platz verteidigen. Der Favorit in dieser Liste ist Polen, wo die regierende Bürgerplattform von Donald Tusk mit über 45% der Stimmen ihr Ergebnis fast verdoppeln konnte. Ansonsten aber dominiert quer durch den Kontinent ein Bild, bei dem die jeweils amtierenden Regierungen kräftig abgewatscht wurden. Großbritannien, die Niederlande, aber auch Österreich sind markante Beispiele dafür. Auch Deutschland zählt mit den Verlusten der Union und dem historischen Tief der Sozialdemokraten dazu. Die britische Labour-Partei von Gordon Brown landet möglicherweise sogar auf einem dritten Platz hinter den Konservativen und den Europaskeptikern. Die niederländischen Christdemokraten von Regierungschef Balkenende konnten sich mit Mühe und Not gerade noch vor den europaskeptischen Populisten um Geert Wilders behaupten. Und in Österreich haben die beiden europaskeptischen Parteien, die FPÖ und die Liste von Hans-Peter Martin, zu Lasten der Koalition der Sozialdemokraten und der konservativen Volkspartei deutlich zugelegt. In Ungarn, das unter einer sozialdemokratischen Regierung beinahe in den Staatsbankrott geschlittert wäre, hat die konservative Opposition jetzt viermal mehr Stimmen als die Sozialisten bekommen. Wahlentscheidungen, die in erster Linie auf die nationale Politik und Regierungen zielten und bei denen die EU eine untergeordnete Rolle spielte. Wahlentscheidungen, die im EU-Parlament aber vor allem die europäischen Sozialdemokraten zu spüren bekommen, die künftig bis zu 62 Sitze weniger haben werden als bisher. Diese herbe Niederlage war dem Fraktionsvorsitzenden Martin Schulz deutlich anzumerken. Wir haben sicher darunter zu leiden als sozialdemokratische Fraktion, dass wir in einigen Ländern schwere Niederlagen hinnehmen mussten, auch aufgrund der innenpolitischen Situation in diesen Staaten. In der Summe muss man sagen, dass das für uns ein ganz bitterer Abend ist. Ich würde lieber ein besseres Ergebnis kommentieren, aber man muss in der Demokratie das akzeptieren, was die Wählerinnen und Wähler einem geben. Dabei hatten gerade die Sozialdemokraten die Hoffnung, im Zeichen der Finanzkrise und unter der Vorherrschaft konservativer Regierungen in Europa an Gewicht zulegen zu können. Doch als klarer Wahlgewinner kann die konservative Europäische Volkspartei gelten. Trotz des Auszugs der britischen Tories, die möglicherweise mit den konservativen Gruppierungen aus Polen und Tschechien eine eigene Fraktion bilden wird, bleibt die EVP die mit Abstand größte Fraktion. Das, so der Direktor des Zentrums für europäische Studien in Brüssel, Daniel Groß, wird schon bald politische Auswirkungen haben. Einmal natürlich bei der Reform der Finanzmärkte, die jetzt ja ansteht, wo die EU ein gewaltiges Programm haben wird. Und da sind halt die Christdemokraten vielleicht etwas vorsichtiger mit der Regulierung als die Sozialisten. Und dann gibt es dieses gesamte Gebiet der Justiz und Innenpolitik, Stichwort auch Immigration. Und auch hier wiederum haben die Sozialisten eine deutlich andere Position als die Christdemokraten. Aber gerade in der Asyl- und Einwanderungspolitik könnten die nationalistischen Gruppierungen und die Europaskeptiker, die mit den unterschiedlichsten Parteien und Vereinigungen doch bis zu 145 Sitze im EU-Parlament einnehmen könnten, für erheblichen politischen Druck sorgen. Aber insgesamt verfügt das proeuropäische Lager von Christ- und Sozialdemokraten, den Grünen, die erneut zugelegt haben, und den Liberalen, die EU-weit Sitze verloren haben, doch über ein erdrückendes Gewicht, gegen das es die europaskeptischen Parteien schwer haben dürften. Deswegen müssen immer die Proeuropäer engagierter sein als diejenigen, die Europa nicht wollen, die Europa zerstören wollen oder sich nicht entwickeln lassen wollen. Die Aufgabe für die engagierten Europäer wird noch größer, wirbt der noch amtierende Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering. Trotz vereinzelt guter Ergebnisse, ein länderübergreifender europäischer Erfolg ist den Europaskeptikern nicht gelungen. Auch das hat etwas damit zu tun, dass die Wähler bei den Europawahlen auf die eigene Regierung schauen und nicht an die künftigen Mehrheiten in Straßburg denken.